Die goldene Statue. Die Fellfreunde waren auf dem Weg ins Museum. Ich bin schon so gespannt auf die neue Statuenausstellung im Museum. Ich auch. Na dann los. Bürgermeisterin Gutherz, Captain Tollpatsch und François warteten bereits neben einem Sockel, auf dem eine kleine goldene Hundefigur stand. Die uralte und geheimnisvolle goldene Statue des Lupo. Die Legende besagt, dass diese winzige Statue magische Kräfte besitzt. Wahnsinn! Voll cool! Und von wem sind die Riesenstatuen? Hm. Davon gab es drei. Und auch sie hatten die Form von Hunden. Das sind Lupos Leibwächter! Oh! Und hier steht, dass die Leibwächter stets die Befehle desjenigen befolgen, der die goldene Lupo-Statue festhält. So etwas fasziniert mich! Und sie ist grandios glänzend! Das fand auch Lady Bird, die alles liebte, was funkelte und sich im Nebenzimmer versteckt hatte. Ja, allerdings. Und ihr wisst ja, was Lady Bird immer sagt. Glitzer im Sonnenschein ist mein. Aber sie ließ sich nicht blicken, bis die Fellfreunde das Museum wieder verließen. Chase konnte sich am schwersten trennen. Na komm, Chase, ich komm sofort. Lupus Edelstein am Halsband erinnert mich an den Meteoriten. Kaum war Chase fort, kam Lady Bird aus ihrem Versteck und bewunderte erst einmal die drei großen Statuen. Wie hübsch die glänzen! Leider sind sie zu groß, um sie zu meiner Glitzersammlung zu bringen. Aber du bist nicht zu groß. Ich liebe deinen Glitzerstein. Sie konnte ihre Augen nicht mehr von der Lupo-Statue abwenden. Vor dem Museum wartete eine Überraschung auf Ryder und die Fellfreunde. Wollt ihr euch die Ausstellung ansehen? Nein, wir sind hier, um Lady Bird zu fangen. Lady Bird? Hier? Ja, wir glauben, dass sie die Statue stehlen will. Ella und Tuck liefen geradewegs ins Museum und sahen sich aufmerksam um. Und wenn Lady Bird hier ist, dann finden wir sie. Lady Bird konnte gerade noch in Deckung gehen. Ach, diese Quälgeister geben einfach nicht auf. Schnell zog sie den Kopf ein. Es ist niemand hier. Und die goldene Statue steht noch auf ihrem Platz. Liebe Besucher, die Ausstellung schließt für heute und ich muss die Türe zu diesen Kostbarkeiten absperren. Alle Besucher verließen das Museum. Auch Tuck und Ella, die Hundezwillinge. Keine Spur von Lady Bird. Und wir verfolgen sie schon seit dem Frühstück. Und übers Mittagessen. Oh, ich kriege schon vom Zuhören Hunger. Dann kommt doch mit zur Zentrale auf einen Snack. Ja! Oh, im Inneren des Museums griff Lady Bird nun nach der Lupo-Statue und betrachtete aufmerksam das glänzende Halsband, als sie wieder diese besondere Energie spürte. Hoppla, das ist gar kein Glitzerstein, es ist ein Stück von dem Meteoriten, der mir Superkräfte verleihen kann. Endlich konnte sie wieder fliegen. Und auch mit den drei großen Statuen geschah etwas. Bewegen Sie sich oder träume ich? Die Statuen kamen direkt auf sie zu. Was? Nein! Die Glitzerstatue gehört mir! Halt! Was ist das denn? Hört ihr etwa auf mich? Allerdings. Sitz! Bringt mir diese Schatztruhe voller Gold! Die Truhe stand an der Seite. Und die großen Statuen gehorchten sofort. Sie machen wirklich, was ich will? Ich habe eine Bande von Helfern, die meine Glitzersachen transportiert. Folgt mir. Lady Bird flog hinaus auf die Straße. Die Straßenlaterne glänzt so schön. Los, schnappt sie euch. Das war kein Problem für die Leibwächterstatuen. Oh, das Auto blitzt, aber das nehmen wir natürlich auch mit. Bringt alles zu meiner neuen Glitzersammlung ins Museum. Selbst vor der Flunder, die im Hafen vor Anker lag, machte Lady Bird nicht Halt. Oh, ich liebe dieses glänzende Signalhorn an diesem Boot. Nimm es mit. Oder das ganze Boot. Ungläubig schaute Captain Tollpatsch auf die große Statue, die sich die Flunder geschnappt hatte. Ah, verrückt gewordene Vierbeiner. Dann rufe ich mal die Paw Patrol. Die Fellfreunde waren zusammen mit Tuck und Ella mittlerweile wieder zurück in der Zentrale und futterten Leckerlis. Hallo, Captain Tollpatsch, was ist denn los? Eine der Statuen aus François' Ausstellung hat der Flunder Flügel verliehen. Eine der Statuen? Einen Moment. Frau Bürgermeisterin. Ryder, du wirst mich vielleicht für verrückt halten, aber die Statuen aus dem Museum können laufen. Und jetzt gerade schleppen sie den Wasserturm weg. Wow. Und die freche, fliegende Vogelfrau ist bei ihnen. Und sie ist im Besitz der goldenen Lupo-Statue. Das ist Ladybird. Wir kümmern uns darum. Kein Superschurke zu groß, keine Superpfote zu klein. Superhunde zur Zentrale! Ryder braucht uns! Gemeinsam flitzten sie zu dem gläsernen Fahrstuhl hinüber. Nur Marshall stolperte über seinen Futternapf, der ihm dabei über die Augen rutschte. Marshall, pass auf! Aber da kam Marshall bereits angekugelt und ließ sich das letzte Leckerli schmecken. Sonst noch jemand super hungrig? Kaum war der Fahrstuhl losgefahren, begann der Meteorit im Inneren des Turms zu glühen. Der obere Teil der Zentrale öffnete sich und wurde zu einem super Einsatzturm. Und dann übertrugen sich die geheimnisvollen Kräfte auch auf die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Sehr gut, denn Lady Bird ist wieder da und sie hat ein paar super seltsame Helfer. Sind das die Leibwächterstatuen? Ganz genau. Und irgendwie wurden sie zum Leben erweckt. Sie schnappen sich im Auftrag von Lady Bird alles in der Stadt, was glänzt. Sie hat außerdem die goldene Lupo-Statue gestohlen und ihre Superkräfte zurück. Ich hab's gewusst. Der Stein sah aus wie der Meteorit. Wir müssen ihr Diebesgut zurückbringen. Ganz besonders die goldene Lupo-Statue. Und wir müssen Lady Bird stoppen. Für diesen Einsatz brauchen wir Super Rubble. Du bringst mit deiner Superkraft den Wasserturm an seinen Platz zurück. Super Rubble ist der Retter! Und Super Zuma, du bringst die Flunder mit deiner Superwasserkraft zurück in die Abenteuerbucht. Zeit für eine schnelle Superwelle! Alles klar, die Superhunde legen los! Ryder breitete die Arme aus und schaltete die Düsen seines Raketenanzugs ein. Dann flog er los, während Rubble und Zuma sich an einer glühenden Leine einhakten. Juhu! Und daran hinunter zu ihren Superfahrzeugen schwebten. Dann machten sie sich auf den Weg zum Museum, vor dem die Flunder lag. Keine Spur von Lady Bird oder den Leibwächterstatuen. Sie stibitzen bestimmt noch mehr Glitzersachen. Zuma, bringen wir die Flunder wieder an ihren Platz. Das machen wir mit einer Superwelle auf die Schnelle. Ein super Wasserwirbel erfasste das Schiff und beförderte es durch die Luft zurück zum Hafen. Die fliegende Flunder ist wieder fahrbereit. Haha, super Sache, Zuma. Jetzt war Super Rubble an der Reihe. Also dann, Wasserturm. Abholung gefällig? Dank Rubbles Superkraft stand der Wasserturm bald wieder da, wo er hingehörte. Oh, vielen Dank, Super Rubble. Lady Bird sammelte unterdessen alles ein, was glänzte. Immer mehr Glitzerzeug für meine Glitzersammlung. Hey, wo ist mein Wasserturm? Und wo ist mein glänzendes Boot? Her mit der goldenen Lupo-Statue, Lady Bird. Oh, war ja klar, dass ihr lästigen Superhunde das ausgeheckt habt. Doch, wozu hatte sie schließlich die Leibwächterstatuen? Lass sie nicht in mein neues Museumsversteck. Sofort versperrten die großen Statuen den Eingang, während Lady Bird im Inneren des Museums verschwand. Doch auch Ryder, Zuma und Rubble waren mittlerweile da. Mit meinem Rambock komme ich da rein. Ich weiß, aber wir dürfen im Museum nichts kaputt machen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir Lady Bird dazu kriegen, rauszukommen. Naja, sie mag glänzende Statuen. Und wenn wir eine super große haben, kommt sie bestimmt raus. Das bringt mich auf eine Idee. Schnell, Superhunde, kommt alle zum Museum. Robohund, bring sie im Superjet her. Bereits kurze Zeit später waren alle Superhunde zur Stelle. Also aufgepasst, Superhunde, wir locken Lady Bird mit der größten glänzenden Statue, die sie je gesehen hat, aus dem Museum heraus und holen uns die goldene Lupo-Statue zurück. Ein unglaublich super toller Plan, aber wir haben keine größte glänzende Statue. Lassen wir uns überraschen, Robohund bringt uns mit dem Superjet in die Wüste. Alles klar, Ryder, aber wie erfährt Lady Bird von der riesengroßen Statue? Genau da kommt Tuck ins Spiel. Kannst du dich an den Leibwächtern vorbeischleichen und durch das Schlüsselloch schlüpfen? Super klein, so soll es sein. Im Handumdrehen war Tuck kleiner als eine Maus. Sehr gut, und so geht es danach weiter. Die Superhunde steckten die Köpfe zusammen. Lady Bird konnte unterdessen die Finger nicht von der Lupo-Statue lassen. Ah, du glänzt schön und kläffst nicht immer zu. Mit Tuck, der plötzlich vor ihr auftauchte und wieder seine normale Größe annahm, rechnete sie nicht. Wie bist du hier reingekommen? Hallo, Lady Bird. Ich bin hier, um unsere goldene Lupo-Statue zurückzuholen. Niemals! Das ist Lady Birds bester Freund. Wächter, schnappt ihn euch! Sofort stürmten die Leibwächter-Statuen herein. Tja, dann wirst du wohl niemals die große edelsteinbesetzte Statue bekommen, die wir in der Wüste gefunden haben. Ihr sollt ihn euch schnappen! Moment, was? Ihr habt eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste gefunden? Oh nein, so ein Mist. Ich habe versprochen, es nicht zu verraten. Hast du aber? Haltet ihn fest, bis ich die Riesenstatue gefunden habe! Aber da war Tuck bereits wieder winzig klein und schlüpfte durch das Schlüsselloch hinaus. Ah! Vergesst diesen Schrumpfhund! Tür aufmachen! Die Leibwächterstatuen stapften hinaus und Lady Bird flog hinterher. Doch niemand bemerkte den jetzt wieder winzigen Tuck, der auf den Kopf einer der Statuen gesprungen war. Kann losgehen, Ryder. Unser Plan läuft wie geschmiert. Lady Bird konnte es kaum noch erwarten, die große Edelsteinstatue in die Finger zu bekommen. Oh, es kann doch nicht so schwer sein, eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste zu finden. Aber da war sie ja. Und sie funkelte und glänzte im Sonnenlicht. Oh, sie ist wirklich riesig. Wie schön sie glitzert. Die muss ich haben. Bring die Statue in mein Museumsversteck! Doch die Statue bewegte sich. Erde und Steine fielen zu Boden. Und zum Vorschein kam Ella, die sich sehr groß machen konnte. Erwischt, Lady Bird! Das ist doch... Du bist gar keine Statue! Nein, ich bin ein Superhund! Und die anderen waren auch da. Und jetzt würden wir gern die goldene Lupo-Statue zurückhaben. Ihr werdet Lady Bird niemals erwischen! Lady Bird sauste los, doch nun sprang der winzige Tuck auf Ellas große Nase. Ella, fertig? Zeit, Großes zu tun! Ella schleuderte Tuck hoch. Der landete auf der Hand von Lady Bird, trat gegen die Lupo-Statue, die fiel zu Boden und wurde von Sky und ihren Windreiterflügeln aufgefangen. Was? Die nehme ich! Nein! Wenn ihr mir die Statue wegnehmt, habe ich keine Superkräfte mehr! Schon stürzte sie zu Boden. Mit Tuck, der immer noch auf ihrer Hand saß. Chase, rette Lady Bird und Tuck. Energienetz. Das Netz sauste durch die Luft und fing die beiden sicher auf. Oh, was? Das war knapp. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Danke. Wächter, beschützt mich. Schnappt sie euch. Die drei großen Statuen rührten sich nicht. Wächter? Oh, natürlich. Schnell machte die Vogelfrau, dass sie wegkam. Aber Lady Bird kommt wieder. Doch erst einmal brachten Ryder und die Superhunde die Statuen wieder zurück in die Abenteuerbucht. Ich danke euch von Herzen, Paw Patrol. Ihr habt unsere kostbare Museumsausstellung gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Aber wo kam denn die laufende Ritterrüstung plötzlich her? Nicht schon wieder. Aber schon wurde das Visier hochgeklappt und das Gesicht von Captain Tollpatsch erschien. Und wie gefällt euch mein super Anzug? Die Ritterrüstung.